Zu oft waren wir zweierlei Meinung über die Palästinenser, über Kriege, die zur Verteidigung der Menschenrechte legitimiert seien. Nachzulesen ist speziell das Streitgespräch zwischen Brumlik und mir in den Protokollen des Konkretkongresses Was tun von 1993. Heftig auch über Ariel Sharon, den zu verehren er konkret in der Taz vorwarf, während er ihn gern auf der Anklagebank in Den Haag gesehen hätte. Und dann Micha Brumlik als Autor eines Konkretbuchs. Wie ist das zu dem gekommen? Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Als Deutschland nach 1989 wieder erwachte, Ausländerheime brannten und die Deutsche Linke, wie stets in der Geschichte, zuerst deutsch war und dann links, kam nennenswerter Widerspruch von ganz unerwarteter Seite. Von einem Immobilienhändler und Mitglied der FDP beispielsweise, dessen Beruf und Partei es in einer Gesellschaft, wie ich sie gern hätte, nicht gäbe. Ich meine den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Auch was diesen Ignaz Bubis betraf, war Micha Brumlik damals wohl Mitglied der Grünen, oder? Ganz andere Ansicht. Ja, Wolfson, noch andere Ansicht. Okay. Gut. Bubis Problem war unlösbar. Entweder aus dem, was er über die Deutschen wusste und was in zwei Gesprächen mit mir nachzulesen ist, die Konsequenz zu ziehen, zurück ins Private, besser gleich in ein anderes Land, oder sich die Deutschen, um es unter ihnen aushalten zu können, von Fall zu Fall schön zu reden. Im Leben hat er das Zweite getan, in seinem Testament das Erste verfügt. Er wollte in diesem Land nicht begraben sein. Ich weiß nicht, wie es Brumlik mit mir geht. Mir geht es mit ihm, bei allen Differenzen in politischen Tagesfragen, ein bisschen so wie mit Bubis. Als dieser sich kurz vor seinem Tod in der Paulskirche Martin Walsers von Standing Ovations des deutschen Establishments begleitete antisemitische Suada anhören musste, markierte eine Diskussion über Walser an der FU Berlin einen der wenigen Fälle, aber eben auch einen der sehr wenigen, sehr wichtigen, in denen Brumlik und ich uns auf dem Podium einig waren. Wir waren uns schon einmal im Umfeld dieser Diskussion sehr einig gewesen, hier in der Werkstatt 3, als wir beide auf Norman Pech trafen, bei einem konkret Kaderfrühstück. Kader. Ja, das erinnert mich an was Wichtiges. Ach, scheiß gut. Als im Februar 2009 ein grüner Kommunalpolitiker mich bat, in Lübeck als Konterpart des Israel-Gegners Rolf Verleger aufzutreten, bat ich sozusagen infolgedessen Brumlik um Rat. Soll ich der Einladung folgen, würden Sie? Er antwortete: Lieber Herr Gremlitzer, das Problem ist weniger Herr Verleger, der, wie wir alle, ein Moralist ist, dabei aber zu törichten und brandgefährlichen Ansichten neigt, wenn er etwa meint, dass der Antisemitismus der Hamas quantité negligible ist. Das Problem scheint mir eher darin zu bestehen, dass der Herr Haase, der grüne Gastgeber, der mich eingeladen hatte, Sie gleichsam als, sit venia verbo, Ersatzjuden einlädt. To make a long story short, Sie haben mich um Rat gefragt und ich rate Ihnen ganz unumwunden ab. Ich habe den Rat befolgt. Meine nächste Bitte, wir nähern uns dem Thema des Abends, ist vom 25. August 2011. Lieber Herr Brumlik, kürzlich schenkte mir einer meiner Söhne den Band »Juden in der Karikatur« von Eduard Fuchs. Ich kannte das Buch nicht, die Lektüre hat mich fasziniert, aber auch ein wenig verwirrt, besonders Fuchsens These von der bestimmenden Rolle der, Zitat, jüdischen Geldleihe für die Entstehung des Kapitalismus und damit der europäischen Kultur insgesamt. Im Internet habe ich nichts davon auch nur erwähnt gefunden. Ist Ihnen etwas bekannt? Ich möchte nicht wie einer dastehen, der im Jahr 2011 Amerika entdeckt. Wenn es Ihnen keine Mühe macht, wäre es sehr nett, wenn Sie mir Auskunft geben könnten, ob es dieses Falles Kolumbus gibt und wer es war. Und wenn Sie das Buch von Fuchs kennen, Sie von einer kommentierten Wiederveröffentlichung abraten würden. Lieber Herr Gremlitzer, da haben Sie ein wirklich spannendes Projekt am Wickel. Ich jedenfalls rate durchaus, den Band noch einmal zu publizieren. Hätte freilich ein paar salvatorische Ratschläge. Auf jeden Fall würde ich ein wissenschaftliches Vor- oder Nachwort empfehlen. Nach einem Treffen in Hamburg im Dezember 2011. Lieber Herr Gremlitzer, ich bin von dem Projekt Eduard Fuchs überzeugt und möchte seinen Text mit einem ausführlichen Vorwort herausgeben. Mai 2012. Lieber Herr Brumlik, nach der ersten Lektüre, Ihr fulminanter Text zeigt mir, wie recht ich tat, meine für den Oktober 2011 verfasste Kolumne abzubrechen und mich an Sie zu wenden. Ich fühlte mich wie der Reiter über den Bodensee. Aufgeklärt durch Sie bin ich zwar nicht tot vom Pferd gefallen, dafür aber so belehrt, wie die Leser es sein werden. August 2012. Lieber Mika Brumlik, ich bin heute endlich mit dem Lektorat Ihres Textes durch, wie aktuell das alles ist. Hätte ich das Luther-Zitat, Gott hat uns Deutsche dahin geschleudert, dass wir unser Geld und Silber in fremde Länder geben, alle Welt reich machen und selbst Bettler bleiben müssen, gekannt, die nächste Kolumne über Sinn, Gauweiler und andere wäre so gut wie geschrieben gewesen. Zum Schluss hier die Stelle, an der ich meine Kolumne Juden und Linke, die im November 2011 hätte erscheinen sollen, abgebrochen hatte. Ich zitiere zunächst aus meinem Manuskript. Die Frage, auf welcher Seite in Deutschland der Judenhass seit jeher seine eigentliche Heimat hatte und hat, ist, wenn wir die Synagoge im Städtel lassen, durch 1000 Friedhofsschändungen beantwortet. Sagte einer, Zahlen können wir uns sparen, die Juden betrügen uns ja doch, oder die Juden beuten die deutschen Steuerzahler aus, oder immer wenn irgendwo in deutschen Kassen Geld klimpert, sind es die Juden, die sich schnell zu Wort melden. Oder Juden waren in großer Anzahl sowohl in der Führungsebene der Bolschewiki als auch bei den Erschießungskommandos aktiv. Daher könnte man die Juden mit einiger Berechtigung als Tätervolk bezeichnen. So war es in keinem Fall ein parlamentarischer oder außerparlamentarischer Linker, sondern der Reihe nach der Kanzler Adenauer, Kanzler Kohls Berater Basilius Streithofen, der Abgeordnete Hermann Fellner von der CSU, der Abgeordnete Martin Hohmann von der CDU. An Fällen wie diesen hat das rechte deutsche Milieu gelernt zu schweigen, wenn der Feind mithört. Wer wissen will, wie dort über die Juden gedacht und geschwätzt wird, muss sich schon ins Fußballstadion, in eine Skatrunde oder in einen Golfclub wagen. Anders auf der Linken, wo auch dann, wenn sie gemeint sind, nicht von den Juden die Rede ist, sondern von Israel und dem Zionismus. Eine Übung, die, wie Jean Améry 1969 in seinem Aufsatz Der ehrbare Antisemitismus geklagt hat, dem Ressentiment Deckung bietet. Der Antisemitismus, schrieb Améry, sei enthalten im Anti-Israelismus oder Antizionismus wie das Gewitter in der Wolke. Und die Allianz des antisemitischen Spießerstammtisches mit den Barrikaden ist wieder die Natur, Sünde wieder den Geist. Das Indiz für die Wahrheit von Amerys Sätzen ist bis heute die obsessive Beschäftigung linker deutscher Politiker und Autoren mit dem sogenannten Nahostkonflikt. Kein Krisenherd auf der großen weiten Welt, gleich wie viele Hunderttausende dort verrecken, weckt in diesem Milieu Aufwallungen des Gemüts, wie jenes Stückchen Land zwischen Haifa und Eilat, so groß wie das Bundesland Hessen. Und so bewahrt leider auch der Satz Gültigkeit, den ich vor 10 Jahren über die Beschäftigung deutscher Söhne und Töchter mit der ererbten Judenfrage gesagt habe. Auf die Idee, in dieser Sache für die nächsten 1000 Jahre das Maul zu halten, sind ihre Vernünftigsten nicht gekommen. Was die apostrophierten Vernünftigsten betrifft, so ist neuerdings, nämlich seit der Vereinigung von SPD-Dissidenten des Westens mit SED-Kadern des Ostens zu einer Partei, die das Logo Die Linke usurpiert hat, zu beobachten, dass die Rechten in der Führung der Linkspartei, Gysi, Pau, Kipping, Ramelow, Bartsch, Israel freundlich gesonnen sind, die Linken, Wagenknecht, Pflüger, Hirsch, Jelbke, Höger, Groh, dem jüdischen Staat mit Ablehnung oder gar Hass begegnen. Es liegt nahe, Motive für die freundlichen wie die unfreundlichen Töne in den jeweiligen Karriereplänen und Optionen der Damen und Herren zu suchen. Vielleicht aber liegt die Erklärung, wie der folgende Exkurs zeigt, auch allzu nahe. Der Exkurs war ein Zitat, das so ging. Unsere moderne bürgerliche Kultur ist nichts anderes als die Ausstrahlung der kapitalistischen Wirtschaftsweise und deren Besonderheit ist die Geldwirtschaft. Das Geld ist das revolutionärste Element, das überhaupt jemals in die Welt eintrat. Also sind die Geldbesitzer die wichtigsten Mitbaumeister am Aufbau der europäischen Kultur. Diese Geldbesitzer waren in Europa in einem ganz auffallend großen Umfang die Juden. Was das Wesen des Kapitalismus ausmacht, steckt im Keime alles in der Geldleihe. In der Geldleihe fehlen alle persönlichen Beziehungen zur Arbeit. Die Geldleihe ist keine Arbeit, die zu einem Produkt führt, sondern sie führt nur zu einem Gewinn. Die Geldleihe ist ein nacktes Rechenexempel, wobei es sich ganz gleich bleibt, ob es sich bei der Hergabe des Geldes um die Installierung eines Hurenhauses oder um den Bau eines Sanatoriums handelt. Alles das sind auch die Wesenszüge des Kapitalismus. Weil also die Juden die Geldwirtschaft in Fluss brachten, darum wurden sie auf diese Weise direkt und dauernd die ständigen Inspiratoren der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Das ist dieser Frage letztes Geheimnis. Zitat Ende. Dann geht das Manuskript weiter. Von wann und wem dies antisemitische Pamphlet sei? Gedruckt wurde es 1921. Als niemandem vorstellbar war, was nur 12, 15, 20 Jahre später geschehen sollte und nichts von alledem, was hinterher als Vorbereitung des Holocaust erscheint, von Autoren wie Lesern geahnt werden konnte, nicht einmal von den Jüngern Treitschkes oder Wagners, geschweige von jüdischen Gegnern der Juden wie Krauss oder Tucholsky. Der hier zitierte Verfasser aber endet seine Erwägungen mit der Schlussfolgerung, Zitat, ich meine, dass man gar keinen Grund hat, hieraus auf eine moralische Minderwertigkeit der Juden gegenüber den Christen zu schließen und zu sagen, dass die Juden den leichten und den unehrlichen Gelderwerb der ernsten redlichen Arbeit vorzögen. Das ist die Logik des wild gewordenen Spießbürgers, der unter den Wirkungen der sich stets umwälzenden Geldwirtschaft leidet und in seiner bornierten Wut den Vermittler mit dem geheim wirkenden Gesetz verwechselt. Der Autor gehörte zu den Gründern des Spartakusbundes und der KPD, war befreundet mit Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Karl Liebknecht. Später wirkte er in der Richtung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung mit, dessen Leiter Max Horkheimer bei Walter Benjamin einen Aufsatz über diesen Eduard Fuchs, den Sammler und Historiker, für die Zeitschrift des Instituts erbat. In Fuchs' Schrift, der das Zitierte entnommen ist, stehen 1921 Sätze, die er, hätte er das Exil überlebt, nicht mehr hätte schreiben wollen und können. Man mag seine Analyse für richtig halten oder für fehlerhaft. Antisemitisch war sie 1921 nicht. Sie ist es in und durch Auschwitz geworden. Sie würdigt die bedeutende Rolle der westeuropäischen Juden auf Europas Weg aus dem Mittelalter in die Moderne. Ihr Verdienst, das Fuchs durch die Notwendigkeit der Aufhebung des Kapitalismus nicht gemindert sieht. Die 1917 versuchte Revolution verendete nach langem Siechtum 1989. Die Aufhebung des Kapitalismus ist heute so notwendig wie unmöglich. Der Hass, den seine Gräuel auf ihn ziehen, wächst in aller Welt. Das winzige Israel ist sein Symbol. Der Staat lebt vom Kapital der USA und amerikanischer Juden. Wie die sogenannte Staatengemeinschaft darauf reagiert, ist bekannt. Das gilt für die Deutschen, auch die meisten ihrer Linken, die für die hundertmal berechtigte Kritik des Nationalstaats und den verständlichen Hass auf die Kapitalherrschaft sich kein besseres Objekt finden als das Reservat, in dem die überlebenden Juden nach dem Holocaust Schutz gesucht und gefunden haben. Mann und Frau hätten ja auch die Deutschen, ihren Staat, ihre Banken ins revolutionäre Visier nehmen können. Doch im Land der Prinzipienreiter werden Ausnahmen auch von noch so radikalen Linken weder gemacht noch geduldet. Gaza geht vor Hartz IV. An dieser Stelle habe ich abgebrochen. Tags darauf begann die Geschichte des Buchs, das Ihnen sein Autor jetzt vorstellen wird. Mich brauchen Sie aber nicht mehr. Na, wir haben viel zu diskutieren nachher. Ja, vielen Dank. Also, ich versuche jetzt dieses Buch vorzustellen, und es gibt diesen lateinischen Spruch, habent sua fata libelli, es haben die Bücher ihre eigene Geschichte. Und wie es der Zufall will, ist ja das Thema Link und Antisemitismus seit dem neuen Buch von Wolfgang Krauser, mindestens in der überregionalen Presse, wieder in aller Munde. Und insofern trifft sich das nicht schlecht, es trifft sich auch nicht schlecht mit dem, was Hermann Gremlitzer, dem ich sehr für seine Vorbemerkungen danke, gesagt hat, dass es eine angeregte Diskussion nicht zuletzt unter kirchlichen Linken gibt, ob und wie weit man die von palästinensischen Menschenrechtlern angeleierte Kampagne zum Boykott des Staates Israel und aller seiner Waren und aller seiner Wissenschaftler fortsetzen soll oder nicht. Darauf kommen wir vielleicht nachher in der Diskussion. Zuvor will ich Ihnen aber dieses Buch ein wenig vorstellen und Ihnen auch mitteilen, worum es in diesem Buch aus den 1920er Jahren überhaupt geht. Eduard Fuchs, von dem schon die Rede war, ein Autodidakt, hat sich selbst als Karikaturhistoriker einen Namen gemacht. Das war damals eine durchaus neue Tendenz in der Kulturwissenschaft. Er hat sich mit der Sittengeschichte des Ersten Weltkrieges beschäftigt. Es gibt von ihm ein grandioses Buch über das Bild der Frau in der Karikatur. Und schließlich 1921 hat er dann das Buch über die Juden in der Karikatur publiziert. Ein Buch, in dem, wie ich meine, die ganze Ambivalenz des Verhältnisses von Linken und Judentum zum Ausdruck kommt. Aber bevor ich Ihnen das anhand einiger Passagen aus dem Buch, die ich dann vorlesen werde, verdeutlichen will, wollen wir sehen, worüber reden wir überhaupt? Was sind das für Bilder? Ich zeige Ihnen jetzt 10 Karikaturen, die Fuchs aufgenommen und besprochen hat. Also das ist nun der wandernde Jude Ahasverus. Und ich habe im Anfang meines Buches eine kühne altphilologische Bemerkung, sage nämlich, dass die Karikatur sehr viel älter ist als das Medium des Zeichens. Ich habe da eine Passage aus Homer, wo ein Intellektueller geschildert wird, ein hässlicher, glatzköpfiger Mann, der irgendwie die griechischen Könige kritisiert dafür, dass sie diesen Krieg in Troja vom Zaun gebrochen haben. Nun, also hier haben Sie den wandernden Juden Ahasverus und Sie sehen, die Nase ist eines der Hauptmerkmale, wenn Juden karikiert werden. Ahasverus war nach der christlichen Legendenbildung des Mittelalters jemand, wir haben ja jetzt Ostern, der also als Herr Jesus sein Kreuz getragen hat und um Hilfe gebeten hat, ihn schnippisch abgewiesen hat, weswegen er dafür verdammt wurde, wie kein nicht sterben zu dürfen und durch die Welt wandern zu müssen. Das war dann in der judenfeindlichen, erst antijudaistischen, dann antisemitischen Propaganda ein dauerhaftes Motiv. Ahasverus, der wandernde, ewige Jude, heimatlos, bestraft dafür, dass er den Herrn Jesus seine Hilfe verweigert hat. Hier haben Sie nun das Bild eines jüdischen Geizhalses. Auch das hat Fuchs gesammelt. Dann machen wir es so. Jetzt ist es besser und ich muss auch nicht mehr in die Lampe schauen. Okay, also hier haben Sie jetzt einen jüdischen Geizhals. Weil nämlich aus Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, die Juden aus irgendwelchen Motiven heraus als Inbegriff des Finanzkapitals galten, die Geld zusammengerafft haben. In anderen kulturellen Kontexten könnte man da an Molière denken, also an sein Stück den Geizigen, aber irgendwie der Jude. Und auch hier haben sie wieder die Nase, scheint dafür besser geeignet zu sein, das bildhaft zu verdeutlichen. So, und das ist jetzt eine Karikatur auch aus dem frühen 19. Jahrhundert. Es heißt die Generalpumpe und soll also nun zeigen, wie jüdische Finanziers, bei denen im frühen 19. Jahrhundert alle an die Rothschilds gedacht haben, letzten Endes ganz Europa ihre Regierenden, ihre Untertanen, ihre Throne, ihre Königshäuser nach ihrer Melodie tanzen lassen. Hier haben Sie nun dieses Bild der jüdischen Weltherrschaft durch Geld, aber der Jude selbst natürlich unförmlich dick und auch wieder mit der typischen Nase ausgezeichnet. Das ist nun interessant, Hermann Gremnitz hat schon darauf hingewiesen, Martin Luther, als sich die Geldwirtschaft zu entwickeln begann, im späten Mittelalter, kommen dann auch die ersten antisemitischen Karikaturen auf, wobei darauf hinzuweisen ist, und das ist noch eine wichtige Unterscheidung, dass wir es hier zunächst mal mit Antijudaismus und nicht mit Antisemitismus zu tun haben. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, man konnte sich gegen den Antijudaismus durch die Taufe wehren und durch die Taufe den Judenverfolgungen im wörtlichen Sinne in mittelalterlichen Städten bei Pogromen entgehen. Das war natürlich beim Antisemitismus, der das Jüdische im Blut, im Wesen sah, nicht mehr möglich. Da half auch eine Bewusstseinsänderung nichts. Das ist jedenfalls ein großes Judenschwein aus dem 15. Jahrhundert. Und auch damit ist natürlich eine besonders gemeine Schmähung gedacht, weil man natürlich wusste, dass Juden kein Schweinefleisch essen dürfen, hat man sie so in besonderer Weise verhöhnt. Und es gibt auch nicht wenige Brücken, etwa in Frankfurt am Main, an denen solche Judensäue aufgemalt sind. Wie Sie sehen, nuckeln und saugen die Juden an den Zitzen dieser Sau, lecken ihren Hintern und anderes mehr. Dass es Juden sind, sieht man an diesen typischen Judenhüten. 15. Jahrhundert. Damals beginnt es, dass die Juden als Inbegriff der Geldwirtschaft ausgegrenzt werden. Das ist nun also aus dem da haben Sie wieder das Motiv Frankreich. Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts und natürlich geht es auch hier wieder ums Geld. Das erklärt sich selbst. Und da haben Sie wieder diesen Makler nun, jemand, der mit verschlagenem Blick irgendwelche krummen Dinger dreht. Und jetzt, wir nähern uns schon dem Ende. Das ist eine Karikatur aus der Zeit, das lassen Sie mich sehen, der vorrevolutionären Zeit im Zarenreich. Eine antisemitische Karikatur aus dem Jahr 1907. Der Jude als blutrünstiger Mörder mit Trommelrevolver und Dolch. So. Damit wären wir jetzt erstmal durch. Was wir jetzt hier nicht drauf haben, ist noch eine entsprechende, sehr interessante Karikatur von Leon Trotzki, der dann in den 1920er Jahren genau als so ein Jude jetzt, aber ohne Geldinsignien, aber dafür als ein in Blut wartender Mörder gezeigt wird. Also, wie kommt, und ich lese Ihnen jetzt ein paar Passagen vor, Eduard Fuchs dazu, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Es wurde schon gesagt, Walter Benjamin hat über diesen Eduard Fuchs einen großen Aufsatz geschrieben. Und was mir merkwürdigerweise aufgefallen ist, wenn Sie diesen Aufsatz auch nochmal nachlesen wollen, Sie finden den in den gesammelten Werken, dass Benjamin dieses Thema, dieses Buch dort überhaupt nicht erwähnt. Und da kann man natürlich lange spekulieren, warum war das politische Vorsicht, war es politisches Anlehnungsbedürfnis. Es waren ja schwierige Zeiten in den späten 20er Jahren für jüdische Intellektuelle. Nun, zu Beginn des 5. Kapitels von Fuchs' Studie, in dem es unter dem Titel »Warum sind die Juden von aller Welt gehasst?« um den Antisemitismus gehen soll, bei Fuchs, stellt Fuchs nun Folgendes fest, und ich zitiere. »Der Jude trug durch die Geschichte nicht nur den größeren Geldsack, sondern fast die ganze Zeit eine Welt von Hass. Er trug eine Welt von Hass mit sich herum, wie sie außer ihm niemals einem anderen Volke zuteil wurde. Seine Formen waren immer ähnlich oder die gleichen. Gesellschaftliche Ächtung, Verspottung, Verfolgung, Vertreibung, systematische Ausplünderung, Einzelmord gesteigert bis zur Abschlachtung ganzer jüdischer Bevölkerungen. Und damit, und das ist interessant für dieses Buch, bezieht sich nun Fuchs keineswegs nur auf längst vergangene Zeiten, das finstere Mittelalter, sondern exakt auf seine eigene Zeit, die Zeit nämlich der russischen Revolution und des 1921 noch keineswegs beendeten russischen Bürgerkriegs. Zitat: An die Qualen, denen die Ostjuden während des Weltkrieges überantwortet waren, an die Scheusäligkeiten der konterrevolutionären Horden unter Koltschak und Wrangel, an die Bestialitäten der ungarischen Horthy-Offiziere, an diese, so Fuchs 21, modernsten Judenverfolgungen reicht nichts von dem heran, was die Vergangenheit an Judenverfolgungen aufzuweisen hat. Darüber könnte man sich nun mit dem Autor durchaus streiten. Die Pogrome im 17. Jahrhundert, die Pogrome im 17. Jahrhundert in der Ukraine unter dem Kosakenhetman Chmelnitzki haben auch einige Zehntausende das Leben gekostet. Nun aber weiter Fuchs. So schrecklich die Judenvertreibung, die Judenverbrennung des Mittelalters mitunter auch waren, sie verblassen gegenüber den Massenfolterungen und Massenschlachtungen während der letzten Jahre und die hierfür Verantwortlichen sitzen in allen Ländern. Nur Sowjetrussland ist von dieser Schmach frei, was sich in gewisser Weise spätestens mit Stalin, wie Sie alle wissen, ändern sollte. Fuchs sucht also die Antwort auf seine Frage, die auch die Lösung des Rätsels des blutigen zeitgenössischen Judenhasses bringen soll, in einer materialistischen Geschichtsbetrachtung, die die Kultur einer Gesellschaft oder einer Zivilisation ganz und gar auf deren ökonomische Grundlagen verrechnet und sich daher mit der Geschichte des Judentums in Europa auseinandersetzen muss. Und nun ist Fuchs, obwohl, wenn er sich in einige Universitätsbibliotheken gesetzt hätte, er wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen hätte kommen können, leider auf einen Referenzautor gekommen, der damals außerordentlich populär gewesen ist, einer der bedeutendsten deutschen Soziologen, ein Antipode Max Webers, nämlich Werner Sombart, dessen Buch »Die Juden und das Wirtschaftsleben« damals allgemein, übrigens auch unter nicht wenigen jüdischen Aktivisten und Intellektuellen, als das Buch zur Judenfrage galt. Und insofern hatte Fuchs durchaus nachvollziehbar einen Gewährsmann, der allgemein akzeptiert war. Ein Gewährsmann, der in der Tat jedenfalls in seinen jungen Jahren ein entschiedener Antikapitalist gewesen ist und der, wenn ich mich übrigens nicht irre, Vielleicht weiß das jemand von Ihnen besser, auch den Begriff Kapitalismus geprägt hat, wie auch Max Weber. Ich habe mich immer gefragt, findet man eigentlich bei Marx ein einziges Mal den Begriff Kapitalismus? Meiner Erinnerung nach nicht. Da ist dann die Rede vom Kapitalverhältnis, von Kapitalismus nicht. Kapitalismus, das war die Ausdrucksweise von Weber und Sombart. Also wer war dieser Werner Sombart, auf den sich nun Eduard Fuchs als historischen Gewährsmann bezogen hat? Werner Sombart, und über den gibt es übrigens von dem Gießener Historiker Friedrich Lenger eine glänzende Biografie, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Ist vor kurzer Zeit rausgekommen. Werner Sombart, der 1863 geboren wurde, seit 1890 in Breslau Staatswissenschaften lehrte und sich vor allem der Wirtschaftsgeschichte zuwandte, war einer der wenigen deutschen Professoren der wilhelminischen Zeit, die in ihrem Werk Karl Marx positiv bewerteten. Vor allem in seinem 1896 publizierten Buch Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert. Andere Bücher Sombarts befassen sich sowohl mit der Kultur des Proletariats, da gibt es ein Buch, Das Proletariat, Bilder und Studien, Berlin 1906, und mit der Frage, warum, interessiert uns ja alle, warum gibt es in den USA keinen Sozialismus, ebenfalls 1906, als auch mit der Rolle des Luxus in der Entwicklung des Kapitalismus, so ein Buch von 1913, und schließlich mit der Gestalt des Bourgeois, ebenfalls 1913. 1915 dann wurde Werner Sombart Kriegssozialist und publizierte patriotische Besinnungen unter dem Titel Händler und Helden. Und die Helden, das waren die Deutschen, und die Händler, das waren natürlich die Angelsachsen. Um sich schließlich 1924, er bleibt bei der Sache, mit dem Marxismus zu befassen. Das Buch hieß Der proletarische Sozialismus. 1934, und so endete nun diese Gelehrtenpersönlichkeit, veröffentlichte Sombart, der sich inzwischen zum Nationalsozialismus bekannt hatte, seine Schrift Deutscher Sozialismus, die angeblich von den Machthabern des Nationalsozialismus als nicht genügend nationalsozialistisch ebenso abgelehnt wurde, wie Studenten vom Besuch der Vorlesungen dieses inzwischen emeritierten Professors abgeraten worden sei. Immerhin in der 1938 publizierten Schrift Vom Menschen habe er sich, so wird mitgeteilt, von NS-Rassetheorien distanziert. Und worum es nun Werner Sombart ging, war den Übervater der entstehenden deutschen Soziologie, nämlich Max Weber, mit seiner Schrift über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus zu widerlegen. Da werden Sie sich noch daran erinnern, Weber war der Meinung, dass die calvinistische Prädestinationslehre letzten Endes die Kapitaleigner dazu motiviert habe, um schon ein Zeichen im Diesseits zu bekommen, dass ihnen auch später gut sein wird, sparsam mit ihrem Geld umzugehen, es sinnvoll renditemäßig zu reinvestieren. Das hielt nun Sombart für falsch. Seiner Meinung nach waren nicht die Calvinisten der Motor der Entwicklung des Kapitalismus und der Geldwirtschaft, sondern die Juden. Und wenn man sein Buch liest, dann wird man sehen, dass er da durchaus skrupulös vorgeht. Er ist ein methodologisch reflektierter Wissenschaftler. Aber es gibt da schon Probleme. Er muss ärgerlich feststellen, dass bei dem Bemühen, den Anteil der Juden am Wirtschaftsleben zu bestimmen, sich ein lästiges Hindernis herausstelle, nämlich, Zitat, der Umstand, dass immer wieder als Christen Leute erscheinen, die Juden sind, nur weil sie oder ihre Vorfahren einmal getauft wurden. Also hier kommt jetzt ein massiver rassistischer Einschlag in diese Theorien. Und letzten Endes, und ich mache jetzt eine lange Geschichte kurz, ist Sombart einer, der zu zeigen versucht hat, dass es sowas wie eine genetisch angelegte Charaktereigenschaft von Juden ist, sich für Geld zu interessieren. Ein Zitat, das können wir alles besser verstehen, wenn wir untersuchen, ob bestimmte unser Wirtschaftsleben besonders auszeichnende Züge ihre erste entscheidende Prägung etwa von den Juden erfahren haben. Sei es, dass gewisse äußere Gestaltungen standortlicher oder organisatorischer Natur auf ihre Wirksamkeit sich zurückführen lassen, sei es, dass Geschäftsgrundsätze, die sich zu allgemeinen, unser Wirtschaftsleben tragenden Wirtschaftsmaximen ausgewachsen haben, aus spezifisch jüdischem Geist erwachsen sind. Ende des Zitats. Und so nimmt dieses Buch auch einen durchaus trübsinnigen Verlauf, weil so interessant es am Anfang noch so ist und er sich wirklich um Quellenstudien bemüht, je weiter das Buch fortschreitet, umso eher kommen die Juden, ihre Schriften, der Nationalcharakter, ihr Glaube, aber er ist immer auf der Suche nach einer letzten Reduktion und die letzten Reduktion ist dann die Rasse. Und das entscheidende Zitat, was dann also Geldleihe und Kapitalismus ineinander verbindet, hat Hermann Gremlitzer schon vorgetragen. Interessant ist noch, dass man bei Sombart tatsächlich in Nutze nachvollziehen kann, wie Antisemitismus und Anti-Amerikanismus vom Anfang an miteinander zusammenhängen. USA, Kapitalismus und Judentum stellen nämlich für Sombart einen einzigen logisch und dynamisch miteinander verbundenen Zusammenhang dar. Amerika, so heißt es gleich zu Beginn seines vierten Kapitels, ist in allen seinen Teilen ein Judenland. Juden seien schon mit der Entdeckung Amerikas so eng verbunden, Zitat, als ob die Kolumbusse nur die Geschäftsführer Israels gewesen seien. Und ein Blick auf die ältesten Porträts des Amerika-Entdeckers, also in dem Fall von Christoph Kolumbus, von dem man sagt, dass er aus einer maranischen Familie käme, zeige einen echt jüdischen Geschichtstypus. Und das wird dann in einer proto-postkolonialen, könnte man sagen, Weise weiterverlängert, wenn es dann um den jüdischen Einfluss der Besiedlung etwa der Karibik und den Sklavenhandel geht. Dann hat er noch eine wilde Theorie darüber, dass bei allen Zügen der Eroberung des Westens, also diese Siedlungskarawanen, immer auch ein jüdischer Shopkeeper dabei gewesen ist. So viel vielleicht zu Sombart, der nun für Fuchs zum Gewehrsmann gewesen ist, zu seiner Ehrenrettung, will ich sagen, wie gesagt, er war nicht der Einzige, sogar in der Dialektik der Aufklärung bei Horkheimer und Adorno finden sie Spuren der Rezeption von Sombart. Die Antisemiten haben dieses Buch begeistert aufgenommen. Der Antisemit Theodor Fritsch etwa hat 1913 ein Buch publiziert, Die Juden im Handel und das Geheimnis ihres Erfolges, zugleich eine Antwort und Ergänzung zu Sombarts Buch, Die Juden und das Wirtschaftsleben. Ja, und was war das nun mit Eduard Fuchs? Wie hat er sich das angeeignet? Theorie, und jetzt kann man überlegen, ob es stimmt. In diesem Zusammenhang, anhand der Analysen seiner Karikaturen, muss mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass es absolut nicht, sagt Fuchs, der Rassenunterschied zwischen Orientale und Europäer ist, der den Hass gegen die Juden in seinem Kern begründet. Also damit sagt er, diesen Rassenunterschied gibt es schon, aber er begründet nicht diese Aggressivität. Sondern dass es einzig der Jude als Kapitalist ist, der den Hass auslöst. jede geschichtliche Nachprüfung dieser Materie erweist, dass die andere Rasse immer nur dann und erst dann gehasst wird, wenn sie als gefährlicher wirtschaftlicher Konkurrent auftritt. Und Fuchs vertritt die These, ich kann das immer von Bebel, aber er schreibt sie nun Liebknecht zu, dass der Antisemitismus, der Sozialismus der dummen Kerls sei. Eine Bemerkung, die sich in gewisser Weise auch noch einmal Ulrike Meinhof in der Sache angeeignet hat, dass also dieser Judenhass keine genuinen anti-jüdischen Wurzeln habe. Also Liebknecht, der Antisemitismus, der Sozialismus der dummen Kerle und der Hass der in ihrer Existenz sich bedroht fühlenden Klasse knüpft, sagt er, an die sogenannten Rassenunterschiede an. Er wandelt den wirtschaftlichen Gegensatz zu einem moralischen und stempelt den Gegner als moralisch geringerwertig. Alles das, was den anderen von ihm unterscheidet, gilt als das spezifisch Minderwertige. Da diese Methode in Europa seit Jahrhunderten gegenüber den Juden geübt wird, so rührt daher die Überheblichkeit aller Ganz- und Halbspießbürger über die Juden. Also insofern ist Fuchs selbstverständlich ein Gegner des Antisemitismus. Was man sich jetzt allerdings fragen muss, ist, ob die sachliche Behauptung, ob es also tatsächlich die Juden gewesen sind, die mindestens im westlichen Abendland die Geldwirtschaft befördert und eingeführt haben, der Sache nach tatsächlich stimmt. Das sind sehr schwierige historische, medievistische Fragen. Und wenn ich das richtig sehe, zeigt uns nun die neuere Forschung über das Spätmittelalter vor allem durch den französischen Historiker Jacques Le Goff, dass das schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Lombarden, Karwatschen, ja sogar Mönchsorden selbst waren an der Verbreitung der Geldwirtschaft, der Zinsnahme bis hin zur Institutionalisierung des Fegefeuers selbst aktiv beteiligt. Und wenn das stimmt, ich mache mir diese Meinung zu eigen, dann sieht man, dass dieses Etikettieren der Juden als der Begründer und Motoren der Geldwirtschaft selbst ein später Nachklang, das wäre meine These, des kirchlichen Antijudaismus ist. Da kommt dann immer, wir sind wieder bei Ostern, der 12. verräterische Apostel Judas mit seinen 30 Silberlingen. Und diesem, und das ist natürlich in unserer Diskussion, eine Diskussion immer das heikelste Thema, kommt man notgedrungen auf die Schrift von Karl Marx aus dem Jahr 1844 zur Judenfrage. Und dazu ist nun zweierlei zu sagen, das ist eine Diskussion für sich. Einerseits als liberaler Anwalt und Publizist ist Karl Marx immer für die Judenemanzipation eingetreten, sowohl publizistisch als auch anwaltlich in einzelnen Fällen. Auf der anderen Seite würde man diese Sätze aus seiner Schrift über die Judenfrage, wenn man nicht wüsste, dass sie von Karl Marx ist, ganz genauso gut dem schon genannten Richard Wagner zuschreiben könnte. Was lesen wir da am Ende seines Aufsatzes? Es geht ihm darum, das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Marx war Junghegelianer und die glaubten ja, dass die Kritik der Religion das Wesentliche sei. Dann aber gelte, so fragt Marx, welches ist der weltliche Grund des Judentums, das praktische Bedürfnis, der Eigennutz? Welches ist der weltliche Kultus des Juden, der Schacher? Welches ist sein weltlicher Gott, das Geld. Und daraus folgt nun für Marx der Imperativ, sich radikal zu emanzipieren, Zitat, die Emanzipation vom Schacher und vom Geld, also vom praktischen realen Judentum, wäre die Selbstemanzipation unserer Zeit. Der Jude, so Marx, hat sich auf jüdische Weise emanzipiert. Nicht nur, indem er sich die Geldmacht angeeignet, sondern indem durch ihn und ohne ihn das Geld zur Weltmacht und der praktische Judengeist zum praktischen Geist der christlichen Völker geworden ist. Ich habe dem Buch diesen Titel gegeben, und das war jetzt der frühe Marx. Insofern kann man sagen, alles in Ordnung, er hat es ja später viel besser gesehen. Aber dann gibt es an einer Stelle im Kapital diese merkwürdige Äußerung, das waren innerlich beschnittene Juden sein. Und was in aller Welt soll das heißen? Was soll das heißen? Das kommt wie so ein neurotischer Einsprengsel in diese Passage rein. Hatte darüber, und wenn es irgendwann mal zu einer weiteren Auflage dieses Buchs kommen sollte, muss ich diesen Briefwechsel da einbringen, eine Zuschrift des Sohnes des ostdeutschen Wirtschaftshistorikers Jürgen Kuczynski, Thomas Kuczynski. Der hat dann alles auf Engels geschoben, was diesen Ausdruck angeht. Der sagt, in den ursprünglichen Manuskripten, die ihm wohl zugänglich waren, heißt es innerlich verschnittene Juden. Und Engels hätte daraus gemacht, innerlich beschnittene Juden. Ich habe dann Kuczynski zurückgeschrieben, ehrlich gesagt, ich kann da jetzt keine qualitative Besserung drin sehen. Ich verstehe es genauso wenig, denn verschnitten heißt ja kastriert. Also es ist rätselhaft. Nun, will allmählich zum Schluss kommen, und ich komme nochmal aufs späte Mittelalter zurück und nun auf den anfangs genannten Martin Luther, der in meinem Buch nun der Hauptsündenbock für all das ist. Denn man kann Martin Luther zweierlei lesen. So wird das jetzt, wir haben jetzt 2013, in 4 Jahren wird es die großen Reformationsfeierlichkeiten geben, und es ist ja auch eine prägende Gestalt für die deutsche Geschichte. Ich beleihe da immer gerne Thomas Mann, der, glaubst du, an Dr. Faustus Luther als stiernackigen Gottesbarbar bezeichnet hat, was ich ganz gut finde. Jedenfalls kann man ihn nicht nur als einen genialen Theologen lesen, sondern auch als einen frühzeitlichen Theoretiker des europäischen, des deutschen Nationalismus. Und das werden vielleicht einige von Ihnen wissen, als dann während der Nürnberger Prozesse der Chefredakteur des Stürmer, Julius Streicher, vor Gericht stand, hat er gesagt, wenn an meiner Stelle Dr. Martinus Luther hier wäre, müsste er neben mir auf der Anklagebank sitzen. Und man würde Julius Streicher ungern Recht geben, aber hier hat er mal Recht gehabt. Denn 1543 hat nun Martin Luther ein Büchlein, ein Traktat geschrieben über die Juden und ihre Lügen, in dem er nun alles findet, was die Nationalsozialisten später tatsächlich exekutiert haben, mit Ausnahme der Vergasung. Ich darf ihn, dass er wohl ziemlich scheußlich ist, nochmal zitieren. Also er rät nun also den evangelisch gewordenen Landesherren Folgendes an, Zitat. Erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke sehe ewiglich. Zum Zweiten, dass man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben da eben dasselbe darin, dass sie in ihren Schulen, das sind die Synagogen, treiben. Dafür mag man sie, auch hier ein interessanter Vorblick auf die NS-Zeit, dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die Zigeuner, auf das sie wissen, sie seien nicht die Herren in unserem Lande, wie sie rühmen, sondern in der Verbannung und gefangen. Zum Dritten, dass man ihnen alle Betbüchlein und Talmudisten nehme, worin solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehrt wird. Zum Vierten, dass man ihren Rabbinen bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum Fünften, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, heißt im späten Mittelalter vogelfrei, dürfte dann also jeder straffrei totschlagen. Denn sie haben nichts auf dem Lande zu schaffen, weil sie nicht Herren noch Amtsleute noch Händler noch dergleichen sind, sie sollen daheim bleiben. Zum Sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold nehme und zur Verwahrung beiseite lege. Und dies ist die Ursache. Alles, was sie haben, haben sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst kein anderes Gewerbe haben. Am Ende kommt dann noch der Vorschlag zur Zwangsarbeit. Zum Siebten, dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen, die in die Hand gebe, Flegel, Axt, Kas, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße ihrer Nasen. Und am Ende sagt er dann, es wäre das Beste, das hat er irgendwie mitgekriegt noch aus Spanien, dass sie ins Osmanische Reich ziehen würden. Da sei das doch gegangen. Also da sieht man auch bei Luther noch so einen, ja, das ist der Take-off dessen. Und lassen Sie mich mit einer Bemerkung zu Eduard Fuchs schließen. Ich habe diesen Abschnitt dann überschrieben mit die Tragödie des guten Willens. Vor all diesem Hintergrund lässt sich nun ein abschließendes Urteil über Eduard Fuchsens Buch zur jüdischen Karikatur wagen. Einzuräumen ist, dass der Forschungsstand der 1920er Jahre zur Geschichte von Geldwirtschaft und Kapitalismus noch keineswegs so präzise und quellengesättigt war wie in den letzten Jahrzehnten, so dass Fuchsens Abhängigkeit von Werner Sombart verständlich scheint. Freilich ist darauf hinzuweisen, dass Sombarts Buch »Die Juden und das Wirtschaftsleben« unter Historikern und Soziologen seiner Zeit keineswegs unwidersprochen zur Kenntnis genommen wurde. Der Soziologe und Wirtschaftshistoriker Lujo Brentano etwa, ein Zeitgenosse Max Webers, urteilt in einer Schrift unter dem Titel »Judentum und Kapitalismus« unverblümt, dass das ein Buch voll der Frivolitäten eines sich als Übermensch fühlenden Übermütigen sei, der dem verblüfften Leser mit souveräner Verachtung ins Gesicht bläst und von ihm verlangt, dass er seine Einfälle als unwiderleglich richtige wissenschaftliche Sätze annehmen. Und zugunsten von Fuchs mag man anführen, dass sogar noch Adorno und Horkheimer Thesen vertreten, die Sombarts Einfluss verraten, Zitat aus der Dialektik der Aufklärung, die Juden waren Kolonisatoren des Fortschritts. Seit sie als Kaufleute römische Zivilisation im gentilen Europa verbreiten halfen, waren sie im Einklang mit ihrer patriarchalen Religion die Vertreter städtischer, bürgerlicher, schließlich industrieller Verhältnisse. Sie trugen kapitalistische Existenzformen in die Lande und zogen den Hass derer auf sich, die unter jenen zu leiden hatten. Soweit Horkheimer Adorno. Eduard Fuchs ist also von einem beinahe tragisch zu nennenden Misswiderspruch durchzogen, der in gewisser Weise typisch für eine klassisch linke Stellungnahme zum Antisemitismus ist. Von des jungen Karl Marx zeitgebunden unrichtiger und historisch noch nicht weiter belehrter Reduktion von Judentum und Juden auf die Geldwirtschaft geprägt, will Fuchs sowohl gegen die reaktionäre und nationalistische antisemitische Agitation nicht nur in Deutschland angehen, als auch an den letztlich völkerpsychologischen, ja rassistischen Voraussetzungen seiner Gewehrsleute, also hier des frühen Marx und des Werner Sombart, festhalten. Den inneren Widerspruch, der sich dabei auftut, scheint er nicht bemerkt zu haben. Es ist nämlich nicht einzusehen, wie veränderte soziale Umstände, Reformen, ja Revolutionen eine tiefsitzende, also vererbbare rassische Neigung zu abstraktem Denken und auf das Erzielen von Profit gerichtetem, also egoistischem Handeln, stillstellen sollten. Eduard Fuchs erhoffte sich die Lösung von der damals, 1921, noch durchaus zu einen oder anderen Hoffnung anlassgebenden Sowjetunion. Am Ende seines Buches bezieht er sich auf eine Zeichnung, konnte ich jetzt nicht zeichnen, die eine jüdische Auswanderergruppe zeigt und mit der Bemerkung unterschrieben ist, die Sonne geht im Westen aus. Tatsächlich war es ja so, dass der übergroße Teil der in Ostmitteleuropa aus unterschiedlichen Gründen bedrängten und verfolgten Juden nach Nordamerika, nach Kanada und in die USA ausgewandert sind. Darauf beschließt Fuchs sein monumentales Sammelwerk allerdings mit der Bemerkung, Zitat, die geschichtliche Entwicklung hat die Dinge richtig gestellt. Die Sonne der Juden geht nicht in Amerika auf, sie geht auch nicht in Palästina auf, die Sonne geht im Osten auf und nicht nur für die Juden. Und damit war die Sowjetunion gemeint. Nun, spätestens die Liquidation des jüdisch-antifaschistischen Komitees, die Moskauer Ärzteprozesse und der Prozess gegen Slansky in der kommunistischen Slowakei sollten zeigen, dass sich das antisemitische Stereotyp nicht nur gegen den Wucher, sondern eben auch, und auch das ist ein antisemitisches Stereotyp, gegen den Geist, überhaupt gegen jede Opposition richten konnte und das auch unter einer Herrschaft, die sich für kommunistisch hielt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja,